1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt sehr gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich möchte euch gerne noch ein Thema vorschlagen. Vorgestern hat sich die Bundesliga-Legende Timo Konietzka in der Schweiz ich würde mal so sagen, er hat aktive Sterbehilfe, eine Form der aktiven Sterbehilfe in Anspruch genommen, um, wie er selbst geschrieben hat, um von meinen Qualen erlöst zu werden. Timo Konietzka hat an unheilbarem Gallenkrebs gelitten. Es handelt sich bei dieser Form der aktiven Sterbehilfe um den sogenannten assistierten Suizid. Das heißt, man hat ihm einen Trunk mit einer tödlichen Flüssigkeit hingestellt und er hat es zu sich genommen und ist dann daran gestorben, weil er es so für sich entschieden hat. Ich würde gerne mit euch darüber sprechen, was ihr davon haltet. Diese Art der Sterbehilfe ist in Deutschland verboten. Sollte sie in Deutschland legalisiert werden, eurer Auffassung nach? Wie bewertet ihr diese ganze Sache ethisch? Wie würdet ihr vielleicht, wenn man sich mal in eine solche Situation hinein denkt, wie würdet ihr vielleicht für euch persönlich entscheiden? Würdet ihr vielleicht unter Umständen, unter bestimmten Umständen auch aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen? Wenn ihr gerne mit mir auch darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, jetzt fangen wir aber erstmal mit der Dagmar an und Dagmar ist 54. Hallo Dagmar. Hallo Domian, ich begrüße dich in meinem Wohnzimmer. Sehr schön, freue mich. Dagmar, um was geht's denn? Weswegen hast du angerufen? Ja, also ich bin, ich habe gestern Abend nochmal so ein bisschen rumgezippt und habe deine Sendung gesehen und auch gehört. Und da hat sich unter anderem, habe ich das Thema da mitbekommen von der jungen Frau, wo ich sag mal, Gänsefüßchen, wo der Küchenschrank darunter gefallen ist, so ein bisschen Mystik und so weiter. Ja, ja, genau. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, also ich habe von meinem 17. Lebensjahr an mystische Träume, überwiegend nur schlimme, schlechte Träume, Todesfälle, die eintreten, die ich voraussehe, die auch eintreten. Du kannst Todesfälle vorher, du träumst Todesfälle ja, vorher? Ja, ich träume das. Seit deinem 17. Lebensjahr? Ja, ja, ja. Das sagst in einer du? In Familie, im Bekanntenkreis, ja. Das sagst du so salopp, das ist doch eigentlich schrecklich, oder? Ja, weil ich lebe damit schon. Also ich muss dazu sagen, es fing an mit meinem 17. Lebensjahr, da habe ich den Tod von meinem Opa vorausgeträumt und es hat sich bis heute hingezogen im Bekanntenkreis, Arbeitskollegen und so weiter. Wie viele Tode hast du denn schon vorher geträumt? Oh, also wenn ich mal grob über den Daumen 10 mindestens. Und in welcher Form träumst du diese Tode? Träumst du genau so, wie die Menschen dann sterben werden oder ja, irgendwie anders? Ja, also es gab schon Fälle, wo ich selbst diese Person war. Unabhängig davon, ob ich die kannte oder nicht. Also es gab da, was mich wirklich mal berührt hat, also wirklich sehr berührt hat, das war von meiner Arbeitskollegin, die Schwiegermutter, und die habe ich überhaupt nicht gekannt. Die hat sehr, sehr weit weg gewohnt und ich habe geträumt aus der Perspektive der Frau, dass ich diese Frau bin. Ich träume dann in Farbe und es ist so real, dass ich bin hinterher fix und fertig. Breche dann auch in Tränen aus und so weiter. Also ich bin ein gesunder Mensch. Aber wenn du diese Frau gar nicht gekannt hast, wie kannst du dann denken, dass du die Frau bist? Weil ich das gesehen habe. Ich habe das erlebt im Traum. Ja? Ja schon, aber du wusstest ja gar nicht, dass diese Frau existiert. Nee. Bleib mal beim Fall deines Opas, den hast du vorher geträumt. Ja. Damals. Wie hast du das denn geträumt, genau? Ja, ich habe geträumt, dass er lag vor mir im Bett und über seinem Bett war an der Wand gemalt 8.8.1980. Ich habe 79, also ich bin eine DDRlerin, ne? Aus dem Wilden Osten hier. Und mein Opa, der lebte in Ulm und damals waren die Grenzen zu, wir haben uns nicht gesehen und so weiter, nur eventuell mal telefoniert, viele Briefe geschrieben und so weiter. Ich habe sehr an ihn gehangen. Und 79 habe ich geheiratet und da habe ich das letzte Mal gesehen. Und ich stand auf der Straße, wir haben uns verabschiedet und ich habe gewunken und gewunken und meine Mutter kam irgendwann im Haus und sagt, Mensch, sag mal, jetzt kommst du aber mal rein. Ich sage, nein, ich kann nicht, sage ich. Ich sage, wir sehen Opa das letzte Mal. Wieso? Ich sage, er wird nächstes Jahr am 8.8.1980 sterben. Und genauso ist es passiert. Das heißt, du kannst... Am 8.8. Kannst du immer genau das Datum vorhersagen? Ja. Ja. Immer, bei allen zehn Fällen? Ja. Und träumst du auch die Todesursache vorher? Ja. Was ist der Opa gestorben? Mein Großvater an Krebs. Und das hattest du auch geträumt? Ja, er hatte eine Kugel auf dem Bauch liegen und er hatte, also im Endeffekt hat sich nachher herausgestellt, dass er Magenkrebs hatte, ja. Hat er eine Kugel auf dem Bauch liegen? Ja, das habe ich habe es gesehen, dass er eine Kugel war, ne? Und da habe ich habe mir das heißt nicht ausgemalt, aber es kann ja nur damit zusammenhängen, weil er war Berufskraftfahrer und war ein gesunder kerniger Mensch, ja. Ich bin erstaunt darüber, dass du das wirklich so locker flockig erzählst. Mich wird das grauen, wenn ich so eine Fähigkeit hätte oder wie man das nennen mag. Ja, eine Fähigkeit, Domian, muss ich jetzt mal so sagen. Also mittlerweile ist es so, dass Träume sind, die mich jetzt nicht mehr schlafen lassen. Also ich habe manchmal schon Angst einzuschlafen, weil ich nur ein bisschen Mist träume, ja, also schlimme Sachen. Wann hast du den letzten Todesfall geträumt? Von meinem Enkel. Das war vor 5 Jahren. Von deinem Enkel? Also den letzten Todesfall, den habe ich vor Weihnachten geträumt. Das ist auch eingetreten. Und wer war das? Und das war mein Nachbar. Ja, klingt doof, ist so. Das klingt nicht doof, aber... Ist so. Ja, nee, das ist, also ich kann normal drüber reden, weil... Was war mit dem Enkel? Was war mit dem Enkel? Mein Enkel zum Beispiel, ja, der ist jetzt Gott sei Dank 6, also wir konnten ihn retten. Das war nachts um 3, ich bin aufgewacht, also ich habe geträumt, dass er vor mir lag. Tot, leblos. Und da bin ich aufgewacht und bin im Garten, es war im Garten, ich habe im Garten geschlafen und bin dann raus und musste erstmal wirklich laufen, damit ich wirklich wach werde. Ich muss dann raus, richtig. Mhm. Ja? Was war denn da mit dem Enkel? Ja, er lag tot vor mir und der wohnt, wie gesagt, 400 Kilometer weg von mir. Und ich habe dann auch nachts meine Schwiegertochter angerufen und habe ihr das gesagt, Andrea, ich sag, du musst sofort ins Zimmer. Ich sage, wo ist Niklas, ne? Ich sage, du musst da rein, ich sage, irgendwas ist mit Niklas. Ja, und da habe ich so bloß schreien hören und so weiter, Krankenwagen noch schnell, also er hat schon blaue Fingernägel gehabt, war damals 6 Monate alt und diese Kindstodgeschichte, ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und dann das heißt, da hast du, an, da, vorbei ist. Ja, das heißt, da hast du den Tod verhindert. Ja, Gott sei Dank, ja. Hast du denn sonst auch schon mal anderen Leuten gesagt, hier, ich habe geträumt, dass sie oder dass du stirbst? Jein. Was heißt Jein. Das? Jein heißt, weil es sind fremde Personen, die, wo diese, also in der Familie waren es jetzt 2 bis jetzt und ansonsten waren es ein Bekannten und ein fremder Kreis, ja. Also wie von meiner Arbeitskollegin zum Beispiel, die Schwiegermutter, die kannte ich gar nicht, in keinster Weise. Da hast du gerade von gesprochen. Ja. Mhm. Die wohnt auch sehr weit weg. Ich habe die Frau nie gesehen, den Namen nicht und nichts, gar nichts. Ich habe aus der Perspektive dieser Frau. Ja, das hast du gerade schon erzählt. Hast du gerade erzählt schon. Also du warnst die Leute nicht vorher. Doch. Doch, aber gerade hast du gesagt, jein, hast du gesagt gerade. Ja, weil es gibt auch Fälle im Bekanntenkreis. Ich habe eine sehr gute Freundin zum Beispiel in Harz hier wohnen. Und zu ihr habe ich gesagt, also jetzt am 10. Mai. Jetzt, der kommende 10. Mai, wird etwas passieren. Mhm. Ja, ob das nur, also ein Tod möchte, ich möchte das nicht sagen, weil viele sagen schon, Dagmar, du bist eine Hexe. Am 10. Mai, das heißt, du glaubst, also du hast geträumt, dass diese Frau am 10. Mai sterben wird. Nein, das nicht. Um Gottes Willen. Warum Gottes Willen? Du hast mir doch, erzählst mir doch, dass du immer von Toden träumst. Was hast du denn jetzt? Ja, was hast du denn? Mystische Dinge. Was passiert denn? Andere mystische Dinge jetzt, aber ich habe jetzt nicht geträumt, dass sie den 10. Mai sterben wird, um Gottes Willen, nein. Sie muss den 10. Mai, muss sie aufpassen, ja, also es wird etwas passieren. Es ist nie was Gutes. Hast du denn schon mal jemandem gesagt, ich habe geträumt, dass du in 3 Wochen sterben wirst? Hast du das schon mal jemandem gesagt? Nein. Das nicht? Kann ich doch nicht. Domian, das kann ich doch nicht machen. Nee, ich frag dich ja nur. Ich frag ja nur. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gefragt. Also, ja, Entschuldigung. Hast du denn ganz konkret deinen eigenen Tod auch schon mal geträumt? Nein. Nein. Nein, immer nur andere Leute. Ja. Ich selbst noch nicht. Mhm. Aber es macht dir mittlerweile auch schon Angst, wie du es gerade beschrieben hast, ja? Doch, das stimmt, ja. Also, da kann man ja auch manchmal schon Angst, nachts einzuschlafen, ohne Wunsch, ja. Da kann man ja auch gar nichts gegen machen. Das kann man auch nicht beeinflussen oder irgendwas, ja? Mhm. Also mein Nachbar jetzt zum Beispiel, das war jetzt 2 Tage vor Weihnachten jetzt letztes Jahr. Also ich hatte keinen Bezug zu ihm, ich kannte auch seinen Namen nicht mal, nichts, gar nichts, aber da habe ich gesagt, ist also vor Weihnachten wird an diesem Haus was Schlimmes noch passieren. Ist das spätestens zum 22. Mhm. Frag mich jetzt nicht, warum, wieso, dieser Mann ist am 22. ist der vom Balkon gesprungen aus dem 3. Stock. Ist er verstorben? Natürlich tot, ja. Mhm. Naja. Ja. Mann, was glaubst du, was das ist oder woher du das hast, was das ist? Ich weiß es nicht. Kannst du nicht beantworten? Es gibt Dinge, ich sag mal, ob das diese Kindstodgeschichte ist, die bis heute ja noch nicht wissenschaftlich erklärt ist, warum ein Kind einfach aufhört zu atmen, ja? Oder warum man solche Dinge träumt, ja? Vielleicht kann man so etwas irgendwann auch wissenschaftlich erklären, vielleicht. Ja? Aber im Moment eben nicht und im Moment kann dir auch keiner helfen. Du musst es dann einfach so hinnehmen und aushalten. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Hast du den Eindruck, dass je älter du wirst, das intensiver wird und öfter vorkommt? Ja. Also ich habe im Internet, spaßhalber mal, ich versuche mich kurz zu fassen, im Internet hat mich eine junge Frau einmal, wie das so ist, man ist in irgendeinem Profil, da schaut mich eine Frau an und sagt, mein Gott, was will sie? Ja, du bist eine Hater. Ich rede jetzt mal Deutsch, entschuldige. Hm. Und irgendwie hat mich das Bild angezogen. Ich denke, mein Gott, man nimmt Kontakt auf. Das ist mittlerweile jetzt 6 Jahre her. Mhm. Aus diesem Kontakt hat sich dann herausgestellt, dass wir beide sehr, sehr, sehr, sehr viel gemeinsam haben. Wir haben beide am 4.1., wir haben dann Kontakt aufgenommen, schriftlich und so weiter, wir haben dafür telefoniert. Mhm. Wir haben am 4.1. Zwillinge zur Welt gebracht. Mhm. Es sind 2 Jungs. Mhm. Der eine davon, der ist hat den gleichen Namen, er hat den gleichen Beruf. Ach. Wir hatten das gleiche Restaurant. Ach. Wir haben Charaktereigenschaften, die unglaublich gleich sind. Unser erster Mann hat den gleichen Namen. Es ist doch, was soll das, ja? Also da kriege ich jetzt selbst schon wieder Gänsehaut, weil das ist alles. Man kann sagen, dass das in irgendeiner Form du übernatürliche oder nicht begreifbare Fähigkeiten hast. Ja, ne, ich selbst glaube ja irgendwo nicht dran, aber es ist halt da, das ist halt ich wach manchmal auf und da sage ich, mein Gott, was kann ich sein? Du hast schon wieder so Mistbock geträumt, ja? Ich esse auch abends nicht 10 Schnitzel, dass man sagt, du hast nicht gegessen. Nein, das wird dann sicherlich, daran wird es nicht liegen. Ja, Dagmar, danke, dass du uns das erzählt hast und ich hoffe, dass du wenige oder kaum Träume hast. Aber im Fall deines Enkels war es ja ein segensreicher Traum. Du hast ihm das Leben gerettet. Ja, das ist der Hammer. Ja, das ist wirklich hoch beeindruckend. Ja. Ich danke dir für den Anruf und wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du nicht Schlimmes mehr träumst. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute und viel Grüße an dein Team. Ja. Dankeschön, richtig gerne aus. Tschüss, Dagmar. Ciao. Und tschüss. 0800 220 50 50. Freie Themennacht, Ingo 23. Guten Morgen, Ingo. Guten Morgen, Domian. Ingo, um was geht's? Ich habe in den Medien gelesen, das Thema mit dem schwulen Schützenkönig. Ach, wie schön, ja. Ja, nicht wie schön, aber ja, ich weiß, was du meinst, ja. Und ich finde es wirklich eine Frechheit, wie das da alles so runtergehandelt wird und diese Diskriminierung, weißt du? Ja. Also wir erklären es euch nochmal. Es geht darum, dass ein schwuler Schützenkönig darf als Schützenkönigin in Anführungszeichen nicht seinen Ehemann präsentieren. Hätte er eine Frau, dürfte er diese Frau als Schützenkönigin präsentieren. Und so hat der Schützenverband hier, irgendein großer Schützenverband in NRW, hat entschieden, das darf nicht sein. Das geht gegen die christliche Schützenvereinsmoral oder was weiß ich. So war's. Ja, das stimmt. Der Bund des historischen Deutschen Schützenbundes. So, ja, genau. Auf jeden Fall, also ich sag mal so, alle, die da im Schützenverein, die sind keine unbeschriebenen Blätter. Und ich sag mal, jeder, auch ob schwul, lesbisch oder so, die nehmen im Schützenverein Frauen auf, Männer. Mhm. Und warum soll nicht jeder den gleichen Partner nehmen, wie er will? Dass er, sagen wir mal, wenn ein Schwuler seinen Partner nimmt oder eine Lesbe, die Frau als Königin, das ist, also mir wäre das egal. Bist du denn auch im Schützenverein? Ja. Ach, du bist im Schützenverein? Ja. Ah, wie, in welcher Gegend? Ich bin im Kreis Paderborn. Im Kreis Paderborn, das ist ja nun auch nicht gerade die liberalste Ecke. Nee, das stimmt. Wie ist denn da die Stimmung so zu diesem Thema? Also, wenn man das so in den Medien liest, dann ist es nicht so besonders. Die sind alle am Tolerieren, aber was soll ich dazu sagen? Ich habe das 2007 erlebt, als ein türkischer Mitbürger Schützenkönig wurde, was da alles an Diskriminierung und so ausgesprochen worden ist, das finde ich traurig. Hattet ihr einen türkischstämmigen Schützenkönig? Ja. Ja, das ist eine tolle Sache schon mal. Und im Umkreis von Paderborn, da wurde nur drüber gelästert, dass er da einen türkischen und hätte nicht den Glauben der katholischen Kirche. Und ich frage mich, was soll die Kirche damit zu tun haben, wenn das ist der Islam oder Moslem oder weiß nicht. Jeder hat seine Kultur und jeder soll so das Schützenfest verleben und feiern, wie er will, ob er jetzt in die Kirche geht oder nicht. Sagen wir so, egal woher er kommt, Hauptsache er ist ein guter Schützenmitglied. Gutes Schützenmitglied. Bist du schwul? Nein. Nein. Aber dir wäre das völlig gut. Ich habe zwei Onkel, die schwul sind. Und wirklich, ich kann nur sagen. Weißt du, ich glaube ja, das ist nochmal so ein Aufzucken der konservativen Kräfte in verschiedenen Bereichen in Deutschland. Die nächste Generation, du zum Beispiel, du bist jetzt 23, diese Generation wird damit kein Theater mehr machen. Nee, das sind die Älteren. Ja, das sind die Älteren, das glaube ich auch, ja. Und ich habe bei der Antidiskriminierungsstelle heute Morgen angerufen und habe mich mit der Christine Lüders auseinandergesetzt und sie hat gesagt, sie würde es gut finden, wenn ich bei dir anrufe. Das finde ich auch sehr gut und weil, sehr lobenswert. Ich möchte ja gerne mal hören, was du zum Thema sagst, weil ich weiß, du bist homosexuell, wenn ich das sagen darf. Ja. Und, fast, sagen wir so. Ja. Und ich möchte mal deine Antwort dazu hören. Ja, also du kannst dir ja denken, was ich dazu sage. Ich musste schmunzeln, als die überhaupt da so ein Tarar rumgemacht haben. Und als dann die Entscheidung gefallen war, dass der schwule König seinen Prinzen, seinen Mann nicht mitbringen kann, ist es absurd, ist es lächerlich. Aber das Traurige ist ja in Paderborn, es will kaum einer noch König machen unter der Vogelstange. Wenn man so liest, der eine Verein, der hat das Schützenfest schon abgesagt, weil sie keinen Schützenkönig finden. Da sollen die Leute sich doch freuen, dass sich so einer noch, sagen wir, breiter klettert und sein Geld zum Fenster rausschmeißt, nur um das Schützenfest zu bezahlen. Das kostet eine ganze Menge Geld, ja. Ne? Ja, ja. Also da ist man bei 30.000 Euro bestimmt dabei. Ja, ja. Was glaubst du denn in deinem Schützenverein? Erstmal, wie viele Mitglieder hat dein Schützenverein? Also, ich bin in drei Stück und da genaue Mitgliederzahl bei dem einen sind es bei 1.200. Ach, so viele, doch so viele. Und bei dem anderen waren es um 800 und die anderen haben über 2000. Also da kann man gar nicht sagen, wie viele Schwule dabei sind. Nein. Ne? Kann man nicht sagen. Und aber ich sag mal so, ich merke oder sehe da jetzt nichts von, dass da der eine oder andere nicht beachtet wird, nur weil der vielleicht schwul ist. Aber ich sag mal, jeder... Also ich kann euch nur sagen, euch, ihr junge Schützen oder ihr liberal gesonnene Schützen, ihr müsst rebellieren, ihr müsst da auf die Pauke hauen, damit das ein Ende hat und damit da wirkliche Gleichberechtigung rundherum herrscht. Es liegt in eurer Hand. Ihr müsst einfach trommeln. Ich habe jetzt schon meine Fühler ausgeschlagen und habe jetzt sogar eine Zeitung geschrieben. Und habe mich mit denen schon auseinandergesetzt. Die wollen vielleicht einen Artikel in der Zeitung setzen. Jetzt habe ich im Forum in Paderborn auch schon was reingeschrieben und meine Aktivitäten geleistet. Jetzt gucke ich mal, was als nächstes kommt. Sehr gut. Und du hast hier angerufen, du bist ein Vorreiter. Obwohl selbst gar nicht schwul, sehr löblich. Aber ich habe zwei Onkels, die schwul sind. Und ich sag mal so, ich habe mit denen nichts und ich kann mit denen gut feiern. Und wirklich liebe Leute und... Ja. Ich sag, es ist wirklich absurd. Wir haben einen schwulen Außenminister. Wir haben einen schwulen regierenden Bürgermeister. Wir hatten einen Oberbürgermeister in Hamburg, der schwul war. Und so weiter und so weiter. Das Traurige ist ja, wenn ich so sehe, in der Stadt bei uns in Paderborn, da gehen ältere Generationen sogar in, wir haben einen schwulen Café. Ich weiß nicht, kennst du Susi Unverschämt vielleicht? Nee, kenn ich nicht. Auf jeden Fall, das ist eine Schwulenpinte, wo Schwulen und Lesben, und da gehen auch normale Leute rein. So wie du und ich. Und da ist jeder willkommen. Und im Nachhinein danach erkennen sie dich nicht, das verstehe ich nicht. Ja, das so ist so. So sind sie auf einmal gut Freund und das finde ich schon traurig, dass da so hinterhergelästert wird. Finde ich auch. Wehrt euch. Und ich sage dir, in ein paar Jahren ist dieses Thema vom Tisch und wir werden in ein paar Jahren darüber schmunzeln, dass es überhaupt noch so einen Beschluss gab. Ich bin ganz sicher. Ja, das stimmt. Und die katholische Kirche ist im Endeffekt auch kein unbeschriebenes Blatt, ne? Also nein. Was wir da in den Medien gelesen haben. Ja. Und ich habe selbst ein Hort der Schwulen. Ich habe einen Bekannten, Und der ist von einem Priester damals sogar sexuell missbraucht worden. Okay, das ist ja so ein anderes ernstes Thema, ja. Ja, klar. Nee, und der kann da ein Wörtchen von mitsprechen und das ist ja auch so durch die Medien gelaufen. Ja. Und deswegen, da sollen die von der Kirche nicht mal so auf die Kacke hauen, sag ich mal. Wichtig ist, dass man ein guter Mensch ist. Ja, das darauf denke ich auch. Ingo, du Schütze aus Paderborn, ich danke dir für deine Meinungsäußerung und ja, bleib am Ball und sei aktiv. Wir verändern die Welt. Bin ich ganz sicher. Darf ich noch einen Gruß rüber schicken? Ja, gern. Ich schicke einen Gruß an meine Kollegen aus der Nachtschicht nach Hövelhof. Sehr gut. Alles angekommen, Ingo. Ja, okay. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. So, und wir machen weiter mit Thorsten. Thorsten ist 44. Guten Morgen, Thorsten. Hallo? Hallo, Domian. Thorsten. Hallo, grüße dich. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's? Um was geht's bei dir? Ja, wir hatten ja gesprochen, du hast ja begonnen mit der Sendung, glaube ich, mit Thema Sterbehilfe, glaube ich, Finn. Genau, am Beispiel jetzt von Timo Konietzka. Genau, genau, genau. Und ja, da wollte ich gerne was zu sagen. Sehr gerne, ja, bitte. Und ja, also meine Meinung ist ja, es sollte jedem freistehen, sich dann zu entscheiden, ob man dann frühzeitig, ja, geht oder bleibt oder ja, wie auch immer, oder ob man dann abwartet, wie es dann weitergeht. Ja, dieses ist in Deutschland streng verboten. Ja, weiß ich, ja. Und es gibt einen großen gesellschaftlichen Konsens, also die Sozialverbände, die Kirchen, der Großteil der Parteien mit wenigen Ausnahmen sprechen sich dagegen aus, aber andererseits ist die Masse des Volkes dafür. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das ja, wundert einen natürlich, klar, ja. Also ich weiß einfach nur, dass ich aus meinem Erfahrung heraus denke, wäre es sinnvoll, dass man eben das frei zugänglich macht. Nur gibt es ja verschiedene Formen der Sterbehilfe. Wir haben das in der Schweiz, so wie Timo Konietzka das in Anspruch genommen hat, den begleiteten Suizid. Ja. Und es gibt die wirklich direkte Form der aktiven Sterbehilfe, wie beispielsweise in den Niederlanden. Da bekommt der Sterbewillige eine Spritze zum Beispiel. Ja. Das ist dann noch anders und die Gegner sagen, dass da ein Dammbruch passiert und vielleicht viele alte Leute dazu gedrängt werden, um ans Erbe ranzukommen, um die Pflegeheime leer zu kriegen und dass man das nicht mehr kontrollieren kann. Das ist eines Aber es geht ja auch darum, dass man demjenigen zulässt, dass er nicht halt sich quasi lächerlich macht, weil irgendwann ist vielleicht der Fall, wenn es um bestimmte Krankheiten geht, Geschichten mit dem Gehirn, dass man irgendwann sich lächerlich macht vielleicht, obwohl man eigentlich eine Krankheit hat und das nicht so anerkannt wird und das nicht wahrgenommen wird, weil man einfach nicht in der Lage ist, das zu steuern. Es gibt natürlich auch das Gegenargument, dass man sagt, im Prinzip brauchen die Menschen nur eine richtig gute Betreuung. Viele sind einsam, viele sind vielleicht schmerzgeplagt, die werden medizinisch nicht richtig behandelt. Das ist auch ein Gegenargument, dass man sagt, man muss das optimal lösen, dann kommt dieser Wunsch gar nicht erst auf. Ja, das mag stimmen, ja. Ich habe einfach nur so im Freundeskreis erlebt, dass jemand einfach dann vollkommen nicht mehr bei der Sache war, wie er vorher war. Also es klingt vielleicht lustig jetzt irgendwie, aber es ist so, wir sind ein Club von Bayern München Fans und wir gucken das seit 20 Jahren und alle sind Bayern Fans so hin und her. Und dann fängt jemand an mit dem Spiel zu brüllen, erster Fußballclub Köln halt. Ne? Dann denkst du dir auch, was ist jetzt los? Also ja gut, man weiß genau, dass, Aber in dem Fall wäre es ja nun wirklich sehr schwierig. Wer sollte da entscheiden, dass dieser Mensch stirbt? Das ist die Frage, ja. Das weiß man natürlich nicht, aber also, wenn man jemanden 20 Jahre kennt, dann weiß man, das wird er nie sagen halt. Ne? Also dann jetzt hier in dem Fall von dem... Irgendwie vielleicht nicht mehr die Wahrnehmung war, die, Genau, jetzt im Fall von dem Fußballer, von Konietzka, wird es ja, wurde es in der Schweiz ist es ja so geregelt, dass man bei klarem Verstand sein muss, dass man eine klare Willensäußerung ausdrücken muss. Das ist ja meistens nicht der Fall dann. Ja, bei vielen Sterbenden oder Schwerkranken ist das natürlich schon, also nicht bei denen. Ja, okay, bei vielen schon, aber nicht bei allen. Halt. Nicht bei allen, aber das ist die Voraussetzung, um in der Schweiz diese Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu können. Und man muss eine Erkrankung haben, die austherapiert ist und wo es die also in unmittelbarer Zeit zum Ende, zum Sterben führt. Und man muss noch in der Lage sein, dieses Glas mit dem tödlichen Getränk selbst zu sich zu nehmen. Das sind die Voraussetzungen, um es in der Schweiz dann machen zu können, dass man dann Beihilfe zur Selbsttötung nimmt. Also, du könntest dir unter gewissen Umständen vorstellen, dass du das für dich auch in Anspruch nehmen würdest. Ja, sicher, ja. Ja. Gut. Klare Meinungsäußerung. Bin mal gespannt, was jetzt heute Abend hier, heute Nacht noch kommt. Bin ich auch gespannt. Ich danke dir vielmals, Thorsten. Gerne. Alles Gute. Auf Wiederhören. Jo, okay. Tschüss. Marita, 59. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Marita. Dass ich mal durchkomme zu dir. Ja, es geht aber auch um das Thema der aktiven Sterbehilfe. Ja. Ich bin 59, sehr viele Jahre Krankenschwester gewesen auf unterschiedlichen Stationen in einer Uniklinik. Ich habe schon gesagt, gerade zu dem Herrn, der mich ausgewählt hat, ich habe Menschen von 12 bis nach oben hin offen sterben sehen. Ich habe Freunde in den Tod begleitet, meine Eltern in den Tod begleitet und ich lehne aktive Sterbehilfe ab. Mhm. Ich denke, dass es viel wichtiger wäre, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, die Möglichkeiten gibt es heute auch, den Menschen die Angst zu nehmen, die da sind natürlich die Ängste, die Schmerzen zu nehmen. Da bin ich auch durchaus dafür, eine passive Sterbehilfe insofern, dass man so hoch dosiert Schmerzmittel gibt, dass unter Umständen der Tod dann durch die Schmerzmittel eintreten kann. Das wird ja auch schon gemacht heute. Ja, das finde ich auch in Ordnung. Und dann finde ich eben ganz wesentlich die Begleitung, also Menschen, die wichtig sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass eben immer weniger Angehörige sich die Zeit nehmen, den Mut haben. Es ist schwer. Ich habe es also sowohl bei jüngeren Patienten erlebt, wo es sehr schwer war. Ich habe es aber auch bei meinen Eltern erlebt, wo es sehr schwer war, über mehrere Tage. Trotzdem war das ein Erlebnis, also das mich durchaus, oder ich sag mal, dass ich als bereichernd empfinde. Ja, vielleicht du, aber vielleicht nicht derjenige, der leidend im Bett liegt. Ich glaube, dass meine Eltern, dass ich denen die Möglichkeit geschaffen habe, ohne Schmerzen, ohne Atemnot und ohne Angst zu sterben. Aber nun gibt es ja es gibt ja immer wieder die Fälle, ich hatte auch oft genug schon Fälle in dieser Sendung, wo Leute bei komplett klarem Verstand, die unter Umständen multiple erkrankt waren, schwerst erkrankt waren, die gesagt haben, ich will keine Betreuung mehr, die Schmerztherapie ist optimal und dennoch habe ich große Schmerzen. Das gibt es ja. Man kann unter Umständen Menschen nicht gänzlich die Schmerzen nehmen. Ich möchte kein elender Pflegefall werden. Ich gehe in die Schweiz. Das ist mein persönlicher Wunsch nach sehr langem Nachdenken. Darf man einem Menschen das verwehren? Ich finde das ganz schwierig zu beantworten, weil so wie du das jetzt gerade auch gesagt hast, ich möchte keine Hilfe haben, ich möchte kein Pflegefall werden. Da kommen auch wieder Dinge zum Ausdruck. Ich will nicht abhängig sein. Das ist ja das Nächste. Da kommen wieder Dinge zum Ausdruck, wo ich denke, dass das eine gesellschaftliche Relevanz ist, weil wir verlernt haben, auch bestimmte Dinge anzunehmen. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man leiden soll. Also ich möchte da auch nicht falsch verstanden werden. Ich meine, dir muss ich das nicht erzählen. Was es für schreckliche Leidensformen gibt, bis Menschen sterben. Ich habe gerade heute noch mit meiner Freundin gesprochen, deren Bruder jetzt mit 56 verstorben ist, der hinterher nur noch Haut und Knochen war. Wir haben sehr viel geredet. Es war ständig, waren Leute bei ihm am Krankenbett jetzt über mehrere Wochen. Das ist eine ganz schwere Zeit. Ich weiß manchmal nicht, ob derjenige, der erkrankt ist, das kann natürlich nur derjenige, der auch beantworten, keine, ich sag jetzt mal, Zumutung sein möchte für seine Angehörigen. Oder meint, ich erspare denen auch Leiden. Ich erspare denen Trauer. Ich erspare denen, vergehen zu sehen. Das habe ich ja durchaus erlebt. Leute, die gekommen sind, mit 70 Kilo hinterher nur noch 35 gewogen haben. Ne? Das ist ein gewichtiges Gegenargument. Das sehe ich genau wie du, dass man das natürlich alles abwägen muss. Aber ich sage nochmal, wenn jemand trotz allen den expliziten Wunsch äußert, ich möchte sterben, helft mir zu sterben. Ich weiß es nicht. Ich kann dazu vielleicht noch eine Antwort geben. Der Kollege vorhin sagte, auch wenn jemand ganz starke Depressionen hat, ich habe auf verschiedenen Abteilungen gearbeitet, unter anderem auch psychiatrisch. Ich habe auch auf verschiedenen Intensivstationen gearbeitet, wo Suizidversuche dann hinterher weit behandelt wurden. Ich habe sehr oft erlebt, sehr oft, nicht immer, aber sehr oft, habe ich erlebt, dass die Leute gesagt haben hinterher, ich bin froh, dass es nicht geklappt hat. Mhm. Also ich finde das ganz, ganz schwierig. Für mich persönlich kann ich sagen, ich werde keine aktive Sterbehilfe an mir durchführen. Mhm. Und ich würde auch keine aktive Sterbehilfe an jemandem anders durchführen. Hast du eine Patientenverfügung? Ich habe es mit meinem Sohn besprochen, ja. Meine Eltern hatten beide eine Patientenverfügung, die ich auch ganz, also mit dem Professor zusammen, sehr gut durchgesetzt habe. Mhm. Und ich finde auch letztendlich diese Chance, auch nochmal in den letzten Stunden, wobei beide Eltern, also bei mir, beide Eltern wussten, sie würden sterben, waren auch noch bis einen Tag vor ihrem Tod klar. Wir haben offen über den Tod gesprochen. Es hat wirklich, wenn ich jetzt mal so einen ganz altmodischen Ausdruck benutzen darf, wie mein Vater zum Beispiel darüber gesprochen hat, hat mir, ich habe gesagt, das bricht mir das Herz, ne? Das war so schwer auszuhalten, aber er hat gesagt, lass mich gehen, ich möchte gehen. Mhm. Und da glaube ich, diese Gespräche, diese Intensität auszuhalten, das ist was ganz Schweres. Und da glaube ich, dass heute in dieser Gesellschaft ganz viele verlernt haben. Mhm. Auch das Leiden. Das glaube ich schon. Durchzustehen. Andererseits erleben wir ja in unserer Gesellschaft oder haben in unserer Gesellschaft eine wahnsinnige nach wie vor Stigmatisierung der Selbsttötung. Nicht umsonst heißt es Selbstmord. Na, das würde ich nie sagen. Ja, aber so würde ich nicht sagen. So kennen wir es ja aus dem üblichen Sprachgebrauch. Also meine Großmutter hat sich suizidiert. Meine Großmutter hat sich erhängt. Da war ich 25 Jahre alt. Mhm. Ich habe meine Großmutter nie stigmatisiert, aber eins muss ich sagen, für die Nachgebliebenen, für die Überlebenden ist der Suizid eines nahen Menschen, den man sehr liebt, ganz ungeheuerlich, also fast noch mehr. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, es ist noch mehr. Aber dann stell dir mal vor, dass jemand, der wirklich schwerst erkrankt ist und der sich dafür entschieden hat, der hat es nötig, in unserem heutigen gesetzlichen Rahmen, sich die Pulsadern aufzuschneiden, aus dem Fenster zu springen, oder muss die Demütigung hinnehmen, eine weite Autofahrt oder Bahnfahrt über sich ergehen zu lassen, um dann in einem fremden Land und in einer fremden Umgebung die Gnade des Todes zu erfahren. Das ist doch auch nicht in Ordnung. Ja, aber wer letztendlich entscheidet es und wer sagt die Person, die betroffen ist. Ja, aber wer sagt mir, dass die Person sich nicht im Augenblick dieser Entscheidung in einer schwerst depressiven Phase befindet? Dafür kann ich dir sagen, dafür gäbe es, das müsste natürlich alles streng geregelt sein, so wie es in der Schweiz auch streng geregelt ist. Das heißt, es müssen Gespräche mit Psychologen, mit Sterbebegleitern vorweggehen. Es müssen Unterlagen vorliegen, dass dieser Mensch wirklich unheilbar und sterbenskrank ist und austherapiert ist und so weiter. Es ist ja nicht so, dass man einfach mit dem Finger schnippt und sagt, jetzt gib mir das mal, sondern da gehen ja viele Prozesse vorweg. Und die müssen natürlich, das finde ich auch, die müssen dicht und eng gestrickt sein, damit der Missbrauch so weit wie möglich ausgeschlossen ist. Ja, ganz ausschließen wird man ihn nie können. Genau, und da sehe ich vielleicht, war unter anderem auch Lehrerin für Pflegeberufe und habe Geschichte der Pflege und Medizin unterrichtet, mich viel mit der Euthanasie im Dritten Reich beschäftigt. Und ich sehe eben, ja, ich sehe da schon auch gewisse Gefahren, aber abschließend, ich sehe schon, jetzt wollen ja auch noch andere zu sprechen kommen. Also ich kann noch mal dazu sagen, mein Vater hat an dem Todestag meiner Mutter beschlossen, er nimmt keine Medikamente mehr, wohl wissend, mein Vater war schwer nierenkrank, dass seine Nieren über kurz oder lang versagen. Mhm. Da hätte ich natürlich auch, ich hatte hinterher die Betreuung für ihn auch einweisen lassen können und die Medikamente zwangszuführen. Mhm. Das habe ich aber nicht getan, sondern ich habe das respektiert. Ja, das finde ich auch gut, denn er hat ja für sich eine Entscheidung getroffen, dass er schneller sterben möchte. Genau. Das hat ihn letztendlich noch zu lange gedauert. Wir haben da ganz offen drüber gesprochen. Mhm. Aber ich habe ihm auch gesagt, dass das für mich, dabei zuzusehen und zu wissen, dass er eben sterben möchte, für mich war das ganz, ganz schwer. Und nicht nur für mich, für meine Schwester und meinen Sohn war das auch schwer. Mhm. Also es sind ja immer beide Seiten, die da... Also, das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, wo man auch wirklich detailliert diskutieren muss, weil es um eine ganz ernste, wenn nicht um die wichtigste Sache geht, nämlich um das Leben. Und wie geht man... Es geht um es geht um zwei elementare Grundrechte, nämlich um das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen und um den Lebensschutz. Das sind zwei Grundwerte, die aufeinander prallen. Okay. Ja, das sehe ich genauso, dass das ein ganz schwieriges Thema ist. Ich finde aber auch, wenn ich das noch abschließend sagen kann, ich habe mir öfter schon Diskussionen im Fernsehen angesehen und weiter und so weiter. Ich habe ja gesagt, ich bin lange in der Pflege beschäftigt. Ich finde, dass wenn dann es zu solchen Entscheidungen kommen sollte im Gespräch mit den betreffenden Menschen, auch zum Beispiel das Pflegepersonal einbezogen werden sollte. Denn eins kann ich dir auch sagen, Domian, diejenigen Menschen, die am meisten mit Sterbenden im Krankenhaus, im Altenheim beschäftigt sind, das ist das Pflegepersonal. Ja, natürlich. Es sind weder die Ärzte, noch die Professoren. Das ist das Pflegepersonal. Es ist das Pflegepersonal, das sich tagtäglich jener Station, auf der du arbeitest, damit auseinandersetzt, stundenlang unter Umständen, man sich die Zeit nimmt, am Bett sitzt, länger bleibt, je nachdem, welchen Bezug man auch zum Patienten hat. Und ich ziehe meinen Hut vor diesen Leistungen, sage ich dir. Aber ich sage auch, es muss eben vielleicht noch länger darüber gesprochen werden. Gut. Ich danke dir, Domian. Ich danke für deine ausführliche Meinungsäußerung und freue mich, dass du angerufen hast, Marita. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050. Jetzt möchte ich euch auf unser Thema morgen hinweisen. Morgen haben wir ja auch, morgen haben wir ein ganz festes Thema die ganze Sendung über. Morgen heißt das Thema hinter verschlossenen Türen. Und ich möchte euch fragen, was bei euch hinter verschlossenen Türen so alles passiert oder vielleicht schon passiert ist. Das kann Gewalt sein, das kann schlimme Gewalt sein, das können sexuell krasse Aktionen sein. Das können geheime Vorlieben, peinliche Angewohnheiten. Was passiert bei euch hinter verschlossenen Türen? Dinge, über die ihr euch schämt, in der Öffentlichkeit zu reden, oder vielleicht sogar Dinge, vor denen ihr Angst habt, dass die in die Öffentlichkeit dringen. Das ist unser Thema morgen. Hinter verschlossenen Türen. Ab 0 Uhr könnt ihr sehr gerne anrufen unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. 1.37 Uhr haben wir. Und es geht weiter mit unserer freien Themennacht. Und hier ist Gabi und Gabi ist 50. Guten Morgen, Gabi. Guten Morgen, hallo. Hallo, Gabi. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um das Thema Sterbehilfe. Also ich habe seit 3,5 Jahren Krebs. Ja. Brustkrebs. So, und der ist gestreut. Und seit Anfang des Jahres sind die Prognosen sehr schlecht. Also 3-4 Monate. Das hat man so schon gesagt. Ja, ja. Und auf jeden Fall habe ich mir gesagt, vor 3,5 Jahren haben sie mir 4 Monate gegeben und da sind 3,5 Jahre draus geworden. Ja, weil ich gekämpft habe, ich habe einfach die Arbeiten gemacht, die ich machen wollte, unabhängig von meiner Erkrankung. Ich habe es einfach gemacht, weil ich das machen wollte. So, und seit es Anfang des Jahres so schlimm ist, mein Freundeskreis, meine Familie weiß Bescheid. So, ich bin jetzt in der palliativen Pflegedienst, die sich sehr gut um mich kümmern. Das heißt, Entschuldigung, ich zwischenfrage, das heißt, du bist komplett austherapiert, man kann nichts mehr machen? Nein. Nein, es gibt keine Chemotherapie, keine Bestrahlung, keine Operation, gar nichts mehr. Also ich hatte ja damals vor 3,5 Jahren eine Operation, Brust erhalten, operiert worden und jetzt Bestrahlung und so weiter, also es ist gar nichts, nein. Nee, also ich habe mich auch damit abgefunden. Also was für mich gar nicht in Frage kommt, ist aktive Sterbehilfe. Ja, ja. Weil es ist ja das Thema in Holland, da muss ich zu sagen, nach dem aktuellen Fall mit dem holländischen Prinzen, dass die Geschichte mit dem Skiunfall, ja, ist ja in Holland eine einzige Klinik, die das auch durchführt, aber mit der Bedingung, derjenige darf nicht älter als 25 Jahre sein. So, und in der Schweiz, die Geschichte kostet 8.000 Euro, das Geld habe ich nicht. Würdest du denn so etwas, wenn das umsonst wäre, in Antworten nehmen? Nein. Nein. Überhaupt nicht, weil ich habe noch eine 15-jährige Tochter, die hat sehr, sehr schwer darunter zu leiden, auch psychisch und so weiter. Ja, und sie ist auch in psychologischer Behandlung. Ich wollte fragen, was du über Leute denkst, wie jetzt den besagten Fußballer, die so etwas in Anspruch das nehmen. Entscheiden die sich für dich. Das entscheiden sie für sich. Ja. Weil es sind Schmerzen, die sind wirklich unerträglich. Obwohl du optimal schmerzmäßig behandelt wirst. Trotzdem sind Phasen dabei, wo ich Zwischenmedikation bekomme, wo ich, sag ich mal, wirklich sehr, sehr große Schmerzen habe. Und es ist manchmal die Hölle. Dann, ganz ehrlich sagen. Dann gibt es keine Mittel, die dir die Schmerzen endgültig nehmen könnten. Gibt es nicht. Endgültig so? Nicht, es gibt nur vorübergehend. Ja. Wie siehst du denn so dann die weiteren Wochen? Planst du irgendwann in ein Hospiz zum Beispiel zu gehen? Ja, das auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall machen. Also wenn ich anfangen muss, dass mir Morphium gespritzt wird und der Arzt hat gesagt, wenn gar nichts mehr hilft, geht nur noch ein Hospiz. Und das werde ich auch in Anspruch nehmen. Ja. Nun hast du einen ernsten und vielleicht den ernstesten Weg deines Lebens jetzt vor dir. Oh ja. Wie fühlst du dich dabei? Hast du Angst vor dem, was auf dich zukommt? Nein. Habe ich nicht. Hast du nicht? Nein, nein. Weil es gibt so eine Regel, wie soll man das ausdrücken? Es gibt Sachen, wo man nicht drum rumgehen kann, wo man nicht drüber hinwegspringen kann, da muss man mitten durchgehen. Den Weg gehe ich durch. Ich habe großen Respekt vor deiner Haltung. Viele von uns würden sicher große Angst haben vor dem, was dann passiert in den nächsten Wochen. Nein. Du bist erst 50. Ja, ich weiß. Aber ich gehe da durch. Das ist ein Lernprozess, das ist eine Erfahrung, den nehme ich mit ins nächste Leben. Du glaubst an ein nächstes Leben? Oh ja. Oh ja. Ist dieser Glaube für dich auch hilfreich, das alles jetzt durchzustehen? Ja, natürlich. Also, das ist sogar sehr wichtig. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also du glaubst an eine Wiedergeburt in ein anderes Leben irgendwo, irgendwann? Ja. Glaubst du auch, dass du schon einmal gelebt hast? Ja. Wie oft schon? Also mindestens zweimal. Mindestens zweimal. Wie kommst du auf die Zahl zweimal? Ja, ich hatte ein Nahtoderlebnis. Ah. Und was ich hatte ein Nahtoderlebnis und zwar hatte ich einen schweren Autounfall. Ja. Und bei diesem Autounfall bin ich durch einen langen Tunnel gegangen und vor mir ging meine Mutter, die ist vor 11 Jahren gestorben. So, und ich bin hinter meine Mutter hergelaufen, wollte mit ihr sprechen, weil wir einige Sachen nicht klären konnten. Und dann drehte sie sich um, wollte durch eine andere Tür gehen und hielt aber die Hand hoch und stopp, du bist noch nicht dran. Du brauchst noch. Und ich habe auch, das ist eine Geschichte zu dem anderen Thema, mit Gesprächen mit Toten. Ich hatte schon Gespräche mit Toten, Kontakt zu Toten. Ah ja, das heißt, du hast dich schon intensiv gerade auch mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Ja, genau. Woher kommt dein Glaube an diese Wiedergeburten? Ja, woran dieser Glaube? Ja, weil wenn ich kann sogar, sag ich mal, ich mache viel mit Esoterik. Ja. Und ich kann, wenn mich jemand bittet, Kontakt mit Verstorbenen aufnehmen. Das kannst du auch? Ja. Was erzählen dir die Verstorbenen von dem, was drüben ist? Also ich hatte zum Beispiel eine gute Freundin, es war eine Türkin, eine Muslime. Und die hatte ihren Bruder auf sehr tragische Weise durch einen Unfall verloren, hatte als Kind sehr hohen Kontakt zu ihm. Also es war ihr Lieblingsbruder. Ja, und dann ging es so weit, dass ich ihr versprochen habe, ich werde jetzt in Meditation treten und mit diesem deinem Bruder Kontakt aufnehmen. So, und dann habe ich den Bruder gefragt, ob er seiner Schwester etwas übermitteln möchte. So, und dann hat dieser Verstorbene mir 3 Surentexte gegeben und sagt das meiner Schwester. Die also hat sich aus dem Koran so Verse, ne? Aus dem Koran die Verse. So, und die habe ich meiner Freundin dann übermittelt und die rief mich nach einer Woche total erschüttert an und sagte zu mir, die erste Sure ist die Lieblingssure meiner Mutter, die zweite ist meine Lieblingssure, ja, und die dritte ist ein türkisches Kinderlied. Das hat mir mein Bruder, das war so ein Lied, war das eigentlich mehr, hat mir mein Bruder vorgesungen. Also weil das war etwas sehr Bewegendes, was sie von dir dann erfahren hat, von dem Bruder. Genau. Also was Reelles war, was ich unmöglich wissen konnte. Ja. Weil der Bruder hatte mich zu einem Stein geführt. Und auf diesem Stein standen diese 3 Suren. Ja, und ich weiß noch, sie war sehr erschüttert und die Mutter von ihr hat ihr gesagt, nimm nicht vor der Frau in Acht, nicht, dass sie dich mit einem bösen Flug belegt, wenn sie sowas weiß. Mhm. Da habe ich ihr gesagt, sag deiner Mutter einfach, sie braucht keine Angst haben, das ist nur eine Botschaft, dass sie ruhiger sein soll. Ja, ja. Also Gabi, vielen Dank für das auch ein sehr interessante Gespräch mit dir und den Aspekten, die du genannt hast. Mhm. Ich wünsche dir für die nächsten Wochen sehr viel Kraft. Aber du hast viel Kraft, das merke ich. Und du bist eine sehr tapfere Frau. Ich hoffe das schon. Ja, und ich wünsche dir wirklich alles Gute von Herzen. Danke, ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, Gabi, auf Wiederhören. Mit auf dich acht. Ja, dankeschön, tschüss. Und hier ist die Birgit. Birgit ist 43. Guten Morgen, Birgit. Hallo, guten Morgen. Hallo, Birgit. Dein Thema? Ja, mein Thema ist eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich bräuchte jemanden, der mir hilft, um meine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Mhm. Was ist an dieser Lebensgeschichte etwas sehr Besonderes? Etwas? Es ist so, ich habe mit 16 Jahren habe ich das erste Mal allein von zu Hause meine Ortschaft verlassen dürfen. Also ich war sonst immer bloß daheim, musste um 8 zu Hause sein und da war mein Vater sehr, sehr streng. Und ich habe meine Eltern überredet, dass ich mit einer Freundin eine Pizza essen gehen darf. Mhm. Und dann haben die sich gegenseitig überredet, oder meine Mutter ihn, und naja, lasse gehen. Und dann musste ich aber um 10 rum mit dem Bus nach Hause fahren. Mhm. Und es war ein schöner Abend und es war auch toll und ich wäre auch gern länger geblieben. Ist klar, mit 16, große weite Welt, und musste aber nach Hause fahren und habe dann auf den Bus gewartet und habe dann von hinten einen Schlag auf den Kopf gekriegt. Mhm. Und bin über eine Schulter geschmissen worden und verschleppt worden. Ach, wohin? War also direkt am Busbahnhof. Wohin verschleppt und wie lange? Der ist mit mir dann Richtung Bahn Gleise gegangen und unter der Bahnlinie unten durch die Bahnlinie durch, und hat mich dann nach hinten verschleppt, also die Bahn nach oben, ist dann über die letzten Schienen, hat er mich drüber gezogen an den Haaren und eine Böschung runter, und da war so ein, da war, also die Bahnlinie war rechts und die amerikanische Kaserne war auf der linken Seite. Mhm. Und da dazwischen war so ein Feldweg. Mhm. Ja, und da hat er sich dann ausgetobt an mir. Das heißt, er hat dich da vergewaltigt? Er hat mich vergewaltigt, er hat mich gefoltert, hat also sehr schlimme Dinge gemacht, hat mit dem Backstein die linke Gesichtshälfte zertrümmert, er hat mich gewürgt, er hat dann mir die Zunge versucht rauszureißen oder zu schneiden, oder ich weiß nicht, ob er irgendwas hatte zum das machen. Er hat immer wieder sich Zigaretten angemacht und wunderbar immer schön ausgedrückt am Oberkörper. Hat er das während der Vergewaltigung gemacht, all das zusätzlich oder vorher, nachher? Nein, er hat erst hat er mich immer, also er hat mich zuerst quasi erschlagen und hat dann diese Dinge gemacht, also gerade mit Zigaretten. Er hat mir die Brustwarzen abgebissen. Mein Gott. Er hat dann immer wieder mich geschlagen, oder ich wollte halt immer wegrobben, und er hat mich immer wieder zu Boden gehauen und hat dann versucht, mich zu vergewaltigen. Und ich habe ja damals, ich war 16, ich hatte auch noch nie Kontakt mit einem Mann und hatte dann so ein kleines OB drin. Mhm. Und er war dann so erbost, es ging wahrscheinlich nicht so, wie es ihm, wie es er gerne hätte. Mhm. Und er war dann so erbost, dass er sich dann also ein 50 Zentimeter langen Ast und weiß nicht wie viel Zentimeter breit, hat er sich dann irgendwo aus dem Gebüsch gezogen, und mit dem hat er mich dann vergewaltigt. Mein Gott. Also, mein Gott. Früher sagte man Zählung, also im Krieg hat das Zählung geheißen, und das hat er auch dann später bei der Vernehmung gesagt, also das war so für ihn eine deutsche, zu zählen, das hätte ihm gut getan. Eine Deutsche, woher kam er denn, aus welchem Land? Das war ein amerikanischer Soldat. Mhm. Der Mann hat dich ja fast umgebracht, kann man sagen. Ja. Du musst da auch deine innere Verletzung im Unterleib gehabt haben. Ja, da war alles kaputt. Also da war von Leber, die mussten alle, wir hatten Es waren 11 Ärzte insgesamt und 15 Stunden Operation. Also es waren verschiedene Ärzte. Es mussten halt verschiedene Ärzte, immer Gynäkologen, Chirurgen und ich weiß nicht, was da alles an mir noch rumgedoktert hat. Dieser Mann hat dich, nachdem er all diese schlimmen Sachen gemacht hat, hat er dich da liegen lassen? Der hat mich da liegen lassen, Und wie lange hast du da gelegen? Ungefähr waren es 2 Stunden. 2 Stunden? Warst du da bei vollem Bewusstsein? Bei vollem Bewusstsein, ja. Konntest du überhaupt noch schreien? Ich habe versucht zu winseln, ich habe versucht zu schreien, aber... Wer hat dich dann gefunden? Das war ganz durch Zufall. Das waren Bahnmitarbeiter, also so ein Leiharbeiter. Die Bahnmitarbeiter haben ja immer wieder mal so Leute vom Osten und was weiß ich woher. Und die hatten da ein paar Meter weiter so Bauwägen, wo die geschlafen haben. Und der war in der Kneipe und hat was getrunken und er hätte müssen eigentlich ganz außen rumlaufen, um an die Bauwägen zu kommen. Mhm. Also richtig an der Autobahn Brücke unten durch, um zu seinem Schlafplatz zu kommen. Und der war einfach zu faul. Der hat damals gesagt, er hat Dallas oder Denver oder was da kam. Ich weiß nicht, es war so 10:30 rum. Und das war dein Glück, dass der so gegangen ist und dich dann gefunden hat? Genau, genau. Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? Es war fast ein Jahr mit Unterbrechungen. Ich musste immer wieder rein. Mein Gott. Und man hat diesen Mann gefasst, diesen Den Soldaten? Den hat man gefasst in der Nacht noch, ja. In der Nacht noch. Mhm. Zu was ist der vor einem deutschen oder amerikanischen Gericht verurteilt worden? Das war ein bisschen dumm. Der hätte eigentlich vor einem amerikanischen Gericht sollen, weil er ja noch amerikanischer Soldat war. Er wollte am nächsten Morgen um 6 mit dem Flieger nach Amerika zurück. Also seine Dienstzeit war morgens um 6 beendet. Mhm. Wenn er ins Flugzeug gestiegen wäre, also er wäre eigentlich vor ein deutsches Gericht, ein amerikanisches Gericht gekommen, und da war aber irgendein Verfahrensfehler und dadurch haben die es müssen den Deutschen abgeben. Zu was wurde er verurteilt? Zu 10 Jahren Jugendhilfstrafe. Also ich vermute mal, vor einem amerikanischen Gericht wäre es härter zugegangen. Mit Sicherheit, ja. Da wäre es härter zugegangen, aber wahrscheinlich wäre es dann für mich auch noch härter geworden als... Weil du hättest alles nochmal noch detaillierter beschreiben müssen, oder wie meinst du? Ja gut, ich wusste ja von nichts. Ich bin aufgewacht damals im Krankenhaus und habe mich dann betastet, und mein Hals, der war ja nicht der Hals, sondern der war ja schon fast Brusthöhe. Nur Hals allein. Und ich habe dann nur gesehen, meine Eltern saßen links und rechts, und ich habe dann, das Erste, was ich dann so vor mich hin brabbeln konnte, war, was ist passiert? Und dann haben die gesagt, weißt du nichts? Und dann sage ich, nee. Ach so, du hast das verloren, das Gedächtnis verloren. Richtig, ja. Wie lange hast du dein Gedächtnis verloren? Das war vor 4 Jahren ist das Ganze wieder hochgekommen. Vor 4 Jahren erst? Mhm. Vor 4 Jahren erst? Ja. Du bist jetzt 43, mit genau. 16 ist das passiert. Ja. Das heißt, du hast über Jahrzehnte das vollkommen vergessen. Ein Vierteljahrhundert, ja, kann man sagen. Wahnsinn. Ja. Aber als dann wieder jetzt die Erinnerung kam, muss es doch besonders schlimm für dich gewesen sein. Ja gut, das ist auch so schwierig zu erklären. Das war so, diese Amnesie, die hat mir trotzdem, trotz der Verletzungen, und es hat damals auch geheißen, ich werde nie Kinder kriegen, habe ich 3 gesunde Kinder bekommen. Ich habe zwar Risikoschwangerschaften gehabt. Hast du denn heute sonst körperlich noch Folgeschäden von diesem schweren Eingriff? Jetzt nach den 4 Jahren, ja. Ich habe also psychisch unheimliche Probleme gekriegt. Also das glaube ich. Schlafstörungen, jede Nacht Träume. Ja. Ich schlafe also momentan auch bloß immer wieder mal mit Schlaftabletten. Ohne geht's gar nicht. Und körperlich, du hattest schwere innere Verletzungen. Du bist im Gesicht sehr schwer verletzt worden, hast du erzählt. Sieht man das zum Beispiel im Gesicht noch? Ich sehe es, ja, ich sehe es. Und wenn man also einen Friseur zum Beispiel sieht, weil die haben ja das die linke Gesichtshälfte dann wieder rekonstruiert, also ich habe also unterhalb von der, links von der Gesichtshälfte, unterhalb von den Haaren, da sind die Narben, oder auch unterm Auge, da sieht man es. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von links fotografiert werde, da sieht man, dass das dicker ist als das andere. Du hattest das all die Jahre, ein Vierteljahrhundert, vergessen. Hat man dir denn damals, als du aufgewacht bist, und dann kam ja das Gerichtsverfahren und so weiter, hat man dir das erzählt, was da Schlimmes passiert ist? Nein. Solange bis zur Gerichtsverhandlung durften die mir ja gar nichts sagen. Falls dann doch die Erinnerung kommt um das nicht irgendwie zu beeinflussen. Ja, genau. Und ich habe auch damals, wo die Gerichtsverhandlung war und als die den gebracht haben und die haben der war den Amerikanern noch unterstellt, da ist der gekommen, der war total angekettet. Vom Hals bis zu den Beinen. Die Arme waren hinten, die waren vorne mit einer Kette, das also heißt, der war richtig. Du hast dem in die Augen geschaut? Ja, aber ich habe ihn nicht gekannt. Mhm. Also in dem Moment habe ich ihn nicht gekannt. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, oh Gott, was ist denn das für ein armer Kerl? Mhm. Weil der so angekettet war und die Ketten auf dem Boden so geschlurft sind. Bei der Gerichtsverhandlung hast du da zum ersten Mal gehört, was passiert ist? Da habe ich das erste Mal gehört, was passiert ist. Muss das nicht für dich ein wahnsinniger Schock gewesen sein? Ja, die haben das aber so geschickt gemacht, dass ich die nicht detailliert. Ich so, habe gewusst, dass der mich also mir was angetan hat, aber die haben das so gemacht, dass ich durfte nur meine Aussage machen aber und okay. musste dann die Gerichtssaal wieder verlassen. Ja, aber da warst du ja schon auf der Spur durch die wenigen Fakten. Richtig, in den nächsten dann kommenden Jahren hast du nicht endlos darüber gerübelt, was. Immer. Ja. Tag für Tag. Ich habe auch immer Angst gehabt, wenn ich im Zug gesessen bin und durch Böblingen gefahren bin, also das so hieß der Ort, wo das passiert ist. Und wenn ich mit meiner Familie aufs Volksfest nach Stuttgart gefahren bin, zu einem freudigen Ereignis, die Strecke über den Bahnhof, ich war klatschnass. Mhm. Und jetzt vor 4 Jahren sagst du, ist die richtige Erinnerung wiedergekommen. Genau. Kam die jetzt, wie kann man sich das vorstellen, kam die von einer Minute auf die andere? Die kam in der Nacht, als ich geträumt habe, da habe ich dann den ganzen kompletten Traum geträumt. Mein Mann konnte mich gar nicht mehr aufwecken, so war ich in dem Traum mit involviert. Ich habe, das ganze Bett war voll Blut, obwohl mir ja die Gebärmutter, aufgrund dessen musste die mir ja entfernt werden nach dem dritten Kind, weil es einfach zu schmerzhaft war. Ach, du hast in der Nacht aus der Scheide geblutet? Genau, ohne Gebärmutter. Also der Körper hat reagiert ohne Ende. Das ist ja ungeheuerlich, ist das. Ungeheuerlich. Es war heftig, ja. Und dann habe und das Schlimme ist an dieser Amnesie, du weißt Puzzleteile, du hast nur Puzzleteile, die ganzen Vierteljahrhundert Puzzleteile und du weißt, es ist dir was passiert, aber es ist eigentlich, als wäre es eine Freundin oder hättest du es in der Zeitung gelesen oder wie auch immer. Bist du denn jetzt, nachdem das alles dann so wieder ins Bewusstsein getreten ist, bist du dann in eine psychiatrisch, psychologisch, therapeutische Behandlung gegangen? Ich bin von einem Psychologen zum anderen gerannt. Wir haben, meinem Mann und ich, wir haben uns die Hacken abgerannt. Aber es hat mich entweder die einen nicht ernst genommen, die anderen einfach gesagt, sie können da damit nichts anfangen. Moment mal, es gibt in der Tat Ärzte oder Psychologen, die das nicht ernst genommen haben? Ja, das ist richtig. Die dann einfach gesagt haben, das kann nicht sein, nach so vielen Jahren, das kommt nicht mehr, das wird dann nie mehr kommen, die Erinnerung. Oder wahrscheinlich waren die überfordert. Die wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ich habe dann auch massiv angefangen zu trinken, dass ich überhaupt schlafen konnte in der Nacht. Ich habe massiv angefangen, Tabletten zu nehmen. Also im Klartext, du bist in keiner Behandlung im Moment. Doch, ich habe jetzt das Glück, am Freitag hat sich jetzt einer bereit erklärt, zu dem ich jetzt also kommen darf. Und zwar aber auch nur aufgrund dessen, weil ich jetzt auch das Glück hatte, in der Klinik gewesen zu sein. Mhm. Ich war also im Oktober, habe ich einen Platz gekriegt in Bad Bramstedt in der Schönklinik. Mhm. Die haben mich aufgenommen und da war ich 8 Wochen. Mhm. Und das waren also wirklich, sie waren zwar zu kurz, viel zu kurz. Man hätte es nochmal verlängern sollen. Ja, das glaube ich. Aber die Krankenkasse hat es dann nicht mehr bezahlt. Jetzt gucke ich gleich ich gucke gerade mal auf meine Uhr und sehe, dass wir bald, dass bald die Sendung vorbei ist. Mhm. Ich möchte mal eben etwas aufgreifen, was du ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt hast. Ja. Du suchst jemanden, der dieses publizieren will. Ich suche jemanden, der mir hilft, dieses zu Blatt Papier zu bringen. Ich weiß nicht, ich zermatter mir das Hirn, wie ich dieses aufschreiben soll. Ich soll, sie haben halt gesagt, ich sollte es mal, und wenn es ein Buch ist, ich soll ein Buch schreiben, soll es mir von der Seele schreiben und kann dann vielleicht endlich mal. Vielleicht würde es dir auch gut tun, das richtig, stimmt. Ja. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das machen soll. Ich habe schon mal Hera Lind geschrieben. Ich weiß, das ist jetzt, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber da habe ich mal eine E-Mail geschrieben. Birgit, ich mache mal den Vorschlag. Also einmal denken wir drüber nach. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere sehr schlaue Ratschlag von unseren Zuschauern und Zuhörern kommt. Mhm. und wir werden mit dir nochmal Kontakt aufnehmen. Ja. Wir werden auf jeden Fall jetzt gleich dich nochmal anrufen und wir werden, wenn dann noch Vorschläge kommen, uns auch später bei dir nochmal melden. Okay. Ich muss jetzt leider Schluss machen. Gut. Ich werde deiner unglaublichen Geschichte nicht Rechnung tragen können mit einem so kurzen Gespräch, aber ich bitte das zu verstehen. Nee, das ist auch, ich wollte auch nicht irgendwie jetzt die Jammertante. Nein, nein, absolut. Birgit, ich muss Schluss machen, weil wir gleich vom Sender sind. Alles Gute, wir melden uns gleich bei dir. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und morgen heißt unser Thema hinter verschlossenen Türen. Was ist bei euch hinter verschlossenen Türen schon passiert? Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin.